Ich. Okay, super. Alles klar. Okay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Ali Gurcevic. Ich bin der diensthabende Arzt auf der Station. Ich werde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Können Sie das irgendwie schaffen, dass Sie ein bisschen lauter sind? Okay. Okay. Da, ja, ich glaube, besser. Okay. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen und dann direkt auch zu Ihrer Beschwerden übergehen. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, geben Sie mir bitte ein Zeichen und dann machen wir eine kleine Pause, okay? Alles klar. Und wie heißen Sie denn? Ich heiße Magdalene Schmidt. Am Ende mit DT. Doppel-T. Doppelte, okay. Ja, ganz ungewöhnlich. Okay. Wie alt sind Sie, Frau Ich Schmidt? bin 56 Jahre alt. 56. Wann sind Sie ge genau geboren, Frau Schmidt? Am 11.06.66. 66, okay. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege 79 Kilo. 79. Okay. Wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 68. Okay. Wo wohnen Sie? Oh, ich wohne in Rheine. Wer ist Ihre Hausarzt oder Hausärztin? Dr. Eising. Isaac. Mit Isaac. EI. EI, okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Reiseverkehrskauffrau. Reiseverkehr. Also ich arbeite im Reisebüro. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn und zwei Töchter und schon drei Enkelkinder. Oh, super. Und sind Sie gesund? Alle sind gesund, ja, zum Super, Glück. super. Okay, welche Beschwerden haben Sie, Frau Schmidt? Ja, also Herr Doktor, mein rechter Arm macht mir so Sorgen. Der ist mit einmal geschwollen und ja, der tut mir auch weh. Ich habe so das Gefühl, dass es spannt in dem Arm und der fühlt sich auch ein bisschen warm an und sieht auch rot aus. Und ja, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl und es schmerzt auch richtig. Okay. Könnten Sie mir bitte die Schmerzen ein bisschen beschreiben, zum Beispiel stechend Vielleicht oder am ehesten so ziehend? Spannung und Druck, würde ich sagen. Spannung und Druck. Okay. Und strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Nein, die sind eigentlich auf den Arm beschränkt, die Schmerzen, ja. Ja, so in die Hand, das geht bis in die Hand rein, ja. Also das ist alles Zum Beispiel, geschwollen. okay, zum Beispiel in der Brust oder der andere, in der Nee, nee. Rücken. Okay, Nee, super. in den Rückenschmerz strahlt es nicht aus. Okay. Wann haben die Schmerzen genauer begonnen? Oh ja, wann merkt man, dass es weh tut? Ich würde mal sagen, so vor 2, 3 Tagen. Vor 2 Tagen, okay. Wie haben die Schmerzen begonnen? Plötzlich oder langsam auftreten? Ja, ich glaube, dass es eher so langsam war. Also erstmal nimmt man das ja nicht wahr, dass da irgendwas ist. Dann denkt man, ja gut, was weiß ich, falsch bewegt, ne? Und dann merkt man, dass die Schmerzen nicht besser werden. Und dass sie eher schlechter werden. Und ja, irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt doof. Und dann guckt man auch genauer hin und sieht, dass da was anders aussieht als sonst. Und so war das jetzt, ne? Okay. Und ich merke das auch, ich kann den Arm nicht so gut bewegen. Also der sperrt so ein bisschen beim Knicken. Und ja, das ist, tut mir weh beim Bewegen. Okay. Bei Bewegung. Okay. Bewegung. Okay. Und wenn wir eine Schmerzskala haben von 1 bis 10, 1 sehr leichte Schmerzen, 10 Unerträglichkeit, unerträgliche Schmerzen. Wie schätzen die Schmerzen ein? Ja, also unerträglich sind die natürlich nicht, aber das sind schon ordentliche Schmerzen. Ich sag mal so bei 6 vielleicht. 6, okay. Und Sie haben rechten Arm. Könnten Sie mir Der bitte rechte Arm, ja. zeigen, zum Beispiel in der Ellenbogen, an der Ellenbogen oder Also eigentlich ist Unterarm, der Oberarm, ganze Arm geschwollen. ganze Arm. Der ganze Arm ist geschwollen und tut weh und das geht so bis in die Hand rein. Okay. Und gibt es auslösende Faktoren, die für die Schmerzen verantwortlich sind? Zum Beispiel nach der, ja, eigentlich, Sie haben schon gesagt, bei Bewegung die Dann tut es Schmerzen. mehr weh, ja. Genau. Okay. Ja, und ich denke, es ist ein bisschen besser, wenn ich den so ein bisschen hochhalte oder wenn ich im Bett liege und den so auf dem Kissen lege, dann ist es ein bisschen besser mit den Schmerzen. Aber das ist ja kein Zustand. Ich muss ja mit meinem Arm rumlaufen können. Okay. Und haben Sie noch andere Beschwerden, zum Beispiel Fieber Nee, Fieber habe ich nicht. okay, Übelkeit oder Erbrechen oder Nö, nee, nö, nee, sonst habe ich eigentlich nichts. okay. Und sind bei Ihnen irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Ja, klar, ich habe schon einiges, was ich so an Belastungen mitbringe. Vor 14 Jahren hatte ich eine Brustoperation auf der rechten Seite. Okay, wozu? Oder Bitte? wo, warum würden Sie Wegen operieren? Brustkrebs. Brustkrebs, okay. Vor 14 Jahren, oder? Vor 14 Jahren. Okay. Und wurden die ganze Brust untergezogen? Oder Also entfernt? ja, also es wurde brusterhaltend operiert. Okay. Re welche Rechts, Brust? Rechte rechts, Brust. rechts. Okay. Und noch andere Ja, Vorerkrankungen? ich habe ein bisschen hohen Blutdruck, wie das so ist, und ein bisschen erhöhte Blutfettwerte. Und vor einem Jahr habe ich eine neue Hüfte bekommen. Okay. Welche Seite? Rechts auch. Rechts. Rechts Okay. scheint meine schlechte Seite zu sein. Okay. Nein. Okay. Und nehmen Sie dagegen, zum Beispiel gegen Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte etwas ein? Ja, ich nehme Concor 5 Einmal und täglich. Diovan 160 ein. 160 einmal täglich. Einmal täglich, ja. Nach der Operation haben Sie gegen Brustkrebs einige Medikamente oder Chemotherapie Ja, aber das ist genommen? alles abgeschlossen. Das ist ja schon lange her. Okay, super. Okay, und gibt es besondere Krankheiten in Ihrer Familie? Da muss ich richtig überlegen. Also meine Mutter hatte auch Hüftprobleme und die hat auch ein bisschen hohen Blutdruck. Mein Vater ist schon früh gestorben. Der hat den Herzinfarkt. Da war der noch keine 60. Und meine Schwester hatte jetzt auch vor einem Jahr eine Brustoperation. Die ist ein bisschen jünger als ich. Vor einem Jahr. Ja, vor einem Jahr war das. Okay. Und mein Bruder, Auch der hatte wegen. auch vor 4 Jahren einen Herzinfarkt. Der hat ihn aber ganz gut überstanden. Es tut mir leid. Aber ja, okay. Ihre Schwester vor einem Jahr, Brust-OP, auch wegen Brustkrebs, oder? Ja. Okay. Okay. Und sind Sie schon in der Menopause? Ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nö, normalerweise eigentlich nicht, nö. Okay. Und hat sich Ihre Appetit oder Gewicht in der letzten Zeit verändert? Ja, tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen Gewicht zugenommen habe, obwohl ich eigentlich nicht mehr esse. Das wundert mich so ein bisschen. Das wird 2 Kilo habe ich in den letzten Wochen zugenommen. Okay, jetzt auch. Und haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Na, normalerweise nicht jetzt mit dem Arm. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Deswegen habe ich jetzt die letzten Nächte nicht so gut geschlafen. Okay. Und haben Sie Stress zu Hause oder zum Beispiel in Ihrer Familie? Nö, eigentlich, da läuft alles ganz gut und bei der Arbeit ist es eigentlich auch sehr entspannt. Da geht es ja endlich jetzt nach Corona wieder los und da sind alle froh drüber. Okay, gut. Und rauchen Sie, Frau Schmidt? Ob ich rauche? Nee, das habe ich nie gemacht. Super, das ist sehr gut für Sie. Und trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder mal ein Gläschen Sekt oder mal ein Glas Wein oder im Sommer auch, wenn es schön warm ist, mal ein Glas Bier oder manchmal so einen leckeren Likör oder so. Das mag ich schon, aber ja, ich Ab trinke und jetzt zu, nicht viel. gelegentlich, okay. Und sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nicht, dass ich wüsste, nee, da ist Okay, eigentlich gut. nichts bekannt. Okay. Und eigentlich, ich möchte nur eine Frage stellen über Ihre Schwellung. Haben Sie bemerkt, dass zum Beispiel in der Achselhöhle einige Knötchen oder Knoten zum Beispiel oder Schwellung? Das habe ich nicht bemerkt, habe ich aber auch nicht nachgeguckt. Jetzt, wenn ich so fühle, ja, könnte das sein, dass da was ist. Ja, das fühlt sich ein bisschen geschwollen an. Okay. Ich habe meine alle wichtige Frage gestellt und wenn Sie Fragen haben, würde ich gerne beantworten. Ja, also was ist denn jetzt mit dem Arm? Was kann man denn dagegen tun? Ja, eigentlich, bevor ich ja etwas Falsches sage, eigentlich würde ich abwarten, bis wir alle Untersuchungen durchgeführt haben. Und Was für Untersuchungen machen Sie denn? ja, eigentlich zuerst würde ich Blut abnehmen und natürlich zuerst würde ich körperliche untersuchen Mhm. und Blut abnehmen und dann möchte ich auch eine Ultraschalluntersuchung anfordern und ja danach Ein Ultraschall wovon? Ihre Was rechten Hand. wird beim Ultraschall, was wird da untersucht? Ultraschall ist eine Untersuchung, die schmerzfrei und strahlenfrei Das ist ist. gut, ja. Und natürlich bei Was, ja, Ultraschall was gibt wird denn da untersucht? Kann man den Arm mit Ultraschall untersuchen? Schallwelle können die Organe beurteilen. Mhm. Zuerst einen Sch es gibt eine wie kann man sagen eine Schallkopf gibt es gibt einen Schallkopf. Wir drücken ihre Organe zum Ja, ich Beispiel wollte nur mit ja der wissen, welches Organ, ob Sie den ja. Arm untersuchen Ja, können. natürlich, rechten Arm in Den ihre. rechten Arm würden Ja, Sie untersuchen. natürlich. Okay. Alles klar. Gut. Okay. Sonst habe ich eigentlich weiter keine Fragen. Eigentlich, ja, ich habe meine eine Frage gestellt, und wenn Sie keine Frage haben, natürlich können wir körperliche Zur Untersuchung Untersuchung. übergeben. Alles Genau. klar. Gut. Haben unsere Kolleginnen Fragen? Meine Frage nicht, aber Ich habe ein paar Fragen, ja. Ein paar gleich. Oh je, oh je. Ja. also ich würde jetzt gerne wissen, haben Sie schon mal so ähnliche Situation? Sie haben vor 14 Ja. Jahren OP, ne? Vielleicht haben Sie so ähnliche Situation. Das ist die erste Frage. Also zweites. Haben Sie in letzter Zeit Ihrem rechten Arm eine Wunde gesehen oder einen kleinen Ah, das Unfall ist. passiert, sowas? Ich möchte das auch wissen. Ja, sind zwei sehr gute Fragen, ja, okay. Also zur ersten, nein, die Patientin hat so eine Armschwellung noch nicht vorher erlebt. Und ihr ist tatsächlich auch keine Wunde aufgefallen am Arm. Dankeschön. Ja, gerne. Entschuldigung. Ist was in der Luft. Ali, kannst du vorbereiten? Ja, eigentlich, ich brauche ein bisschen Zeit und Ah dann ja, okay. ja. Die wollen wir ihm gönnen, ne? Ja, genau. Sie hat selber gesagt, dass der Arm dick und rot ist, und also gerötet ist. Und dann fragen kann man natürlich, ist Ihnen aufgefallen, dass der Arm geschwollen ist? Ist Ihnen aufgefallen, dass der Arm gerötet ist oder eine andere Farbe hat oder so. Ist die Frage beantwortet damit? Eigentlich, ich habe Nee, geschrieben, irgendjemand hat hier schriftlich eingegeben. Entschuldigung, ich habe jetzt, okay. Okay, ja. Ja, Alles klar. Ja, gerne. Ja, Sie waren da beschäftigt. genau. Wobei nach Schmerzen hatte er ja auch gefragt und auch sehr ausführlich. Wobei das für mich tatsächlich immer schwierig ist, in der Simulation Schmerzen zu beschreiben, die ich tatsächlich nicht habe. Ja, das ist immer eine Herausforderung. Da muss man sich immer sehr viel überlegen, wie die wohl sein könnten. Okay. Also ja, wir können. Kann es losgehen? Gut. Ja, okay. Ja, guten Tag, Frau Oberärztin. Guten Tag. Heute haben wir eine Patientin eigentlich. Ich würde gerne mit Ihnen mitteilen. Haben Sie Zeit? Ja, natürlich. Okay. Der Patient, ja, Entschuldigung, die Patientin, die 56 50-jährige Jahres 55, 56 Jahre alt ist, hat sich wegen seit zwei oder drei bestehende langsam aufgetretene, progrediente, spannende, drückende, dumpfende ganzen rechten Arm Schmerzen ohne Strahlung vorgestellt. Die Patientin gab an, dass ihre rechten Arm rot und Rot und Überwärmung habe. Außerdem, die sagte, ihre rechten Arm sei geschwollen. An Vorerkrankungen seien Blut, also arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie und vor 14 Jahren wurde Brustkrebs festgestellt und auch an Vorerkrankungen seien Blut, arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie bekannt. Und auch sie wurde in ihre rechte Hüfte, rechte Coxa operiert. Und vor 14 Jahren wurde bei ihr Mammakarzinom festgestellt. Und in ihre Familienanamnese zeigte sich, dass die Mutter habe Hüfteprobleme gehabt und der Vater habe Myokardinfarktus gelitten. Ihre Schwester habe auch vor ein Jahr Mammakarzinom gelitten und ihre Bruder habe auch Myokardinfarktus gelitten. Und sie ist schon Menopause und Vegetativanamnese sind unauffällig bis auf Gewichtsverlust von 2 Kilo in letzter Woche, in einer Woche. Sie nehme Konkaufen. Gewichtsverlust? Ja, Entschuldigung, Gewichtszunahme. Okay, Gewichtszunahme. Ja. Sie nehme Concor 5 Milligramm einmal täglich und Diovan 160 Milligramm einmal täglich ein. Sie ist Nichtraucherin. Sie trinke gelegentlich ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder ein kleiner Likör. Und Allergien und Unverträglichkeiten seien keine bekannt. Und ja, das war's. Okay, was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, eigentlich aufgrund der erwähnten Angaben gehe ich vom Verdacht auf vielleicht wieder Brustkrebs auftretende Brustkrebs, Mammakarzinom. Also ein Rezidiv. Auf. Genau. Ein Rezidiv des Mammakarzinoms. Rezidiv in der Mammakarzinom aus. Was wäre alternativ möglich als Differentialdiagnose? Differentialdiagnostisch kommen Erythropoel zum Beispiel oder Lymphödem zum Beispiel sowie Was ist denn das eigentlich das naheliegendste, wenn der Arm geschwollen ist und schmerzhaft? Beim Bein wäre das eindeutig, da würde man da sofort drauf kommen. Eigentlich habe ich nicht ganz verstanden. Also was liegt denn noch ein bisschen näher als das Erysipel vielleicht? Was vermutet man denn als erstes bei einer Schwellung der Extremität? Eigentlich Infektion, Lymphödem oder zum Beispiel vielleicht rheumatismale Probleme, zum Beispiel Arthritis. Denken Sie mal an die Gefäße. Ja, es könnte sein, genau. Also, ne, dass da vielleicht eine Thrombose oder eine Thrombophlebitis drin ist in dem Arm. Das würde man da vermuten, ne? Ja, Sie haben recht. Ja. Okay, was machen Sie denn diagnostisch mit der Patientin? Ja, eigentlich zur Abklärung empfehle ich folgende Untersuchung, zum Beispiel zuerst körperliche Untersuchung. Und, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Die Größe von rechten Arme oder Vergleichung der anderen Seite. Die andere, ja, wie vergleichen Sie das denn? Der andere Arme. Ja, wie vergleichen Sie die beiden? Ah, wie machen Sie das? Wie können Sie messen? Ein relativ banales Hilfsmittel, was man dazu nimmt. Ja, wir können eigentlich messen. Umfangmessung, genau. Ja, Umfangmessung, genau. Ja, okay. Und was machen Sie noch? Und auch wir vielleicht können abtasten die Arterien oder Pulse. Und auch wir können überprüfen, ob es Überwarmung oder Ödeme, drückende Ödeme oder nicht. Ja, genau. Und Sie haben die Patientin ja selber gefragt, ob sie in der Achselhöhle was getastet hat. Also, was machen Sie auch? Wir können natürlich ihre Achselhöhle kontrollieren. Die Lymphknoten tasten, ne? Ja, okay. Ob es einige Lymphknoten gibt. Ja, und Sie haben, was machen Sie noch nach der körperlichen Untersuchung? Und wir können Entzündungsparameter anfordern. Auf welchem Arm nehmen Sie denn Blut ab? Natürlich linken Seite. Ja, sehr schön. Mhm. Okay, ja. Gut. Entzündungswerte, was machen Sie noch? Auf alle Fälle. Was ist denn Entzündungswerte? Sie haben gefragt, oder nicht? Ja, die auch, aber was machen Sie noch auf alle Fälle? Wenn Sie das Blut ins Labor geben, was kreuzen Sie noch an? Auf alle Fälle. Ein kleines Blutbild, CRP, BSG oder... Ich meine was anderes. Ah, okay. Denken Sie mal an den Thromboseverdacht. Ah, Thrombose, Dedimer zum Beispiel. Ja, okay, alles klar. Gut, und was kommt dann als apparative Untersuchung? Wir könnten Ultraschall anfordern. Ja. Oder Duplex-Sonographie oder... Genau. Mhm. Genau. Um was festzustellen? Wir können Thrombose feststellen. Genau. Oder... Mhm. Mit Ultraschall können wir unter der Haut Ödeme oder der andere Entzündung oder andere Abse, eitrige Flüssigsammlung vielleicht können wir feststellen. Okay, gut. Ja, für den Fall, dass sich bestätigt Ihre Diagnose, dass die eine Venenentzündung hat in dem Arm oder eine Thrombose. Was machen Sie dann mit der Patientin? Ja, eigentlich sollte man mit Antibiose behandeln. Warum Antibiose? Eigentlich, ich habe gehört, Thrombophlebitis. Ach so, ja, genau. Ja, stimmt, ja, ist richtig. Ja, wegen Entzündung muss man Antibiose behandeln. Aber was noch auf alle Fälle? Flexan oder? Ja, genau. Also Heparin beziehungsweise Makoma oder eben ein Blutverdünnung. Anderes Blutverdünnungsmittel. Ja. Gut, was machen Sie noch? Was braucht die noch um den Arm rum? Vielleicht, wir können kalte, vielleicht kalte. Kühlen ist gut, kühlen, ja. Genau. Mhm. Kühlen. Was und bietet sich bisschen, da an? Ein bisschen, wir können aufheben. Hochlagern meinen Sie? Ja, hochlagern, genau. Ja, genau. Hochlagern, kühlen, genau. Mhm. Und was machen wir und noch? Vielleicht, ja. Wir können ein bisschen stretchen, aber. Genau. Bandagieren, genau. Genau genommen braucht die ja tatsächlich einen richtigen Kompressionsverband. Mhm. Ne? Und eigentlich auch für eine Weile so einen Armkompressionsstrumpf. Mhm. Ne? Also jetzt bandagiert man erstmal und dann, wenn die das länger braucht, die muss es ja sicherlich mehrere Wochen tragen, dann muss sie einen Armkompressionsstrumpf tragen. Wenn sich das zeigt, dass es ein Lymphödem ist, was machen wir dann? Ja, eine besondere Massage hilft diese Lymphödeme. Ja, und natürlich muss man dann, das haben Sie ja eigentlich als allererstes gesagt, Ihr Verdacht war ja ein Rezidiv vom Mammakarzinom. Mhm. Ne? Das heißt, das müsste man tatsächlich, wenn wir es als Lymphödem diagnostizieren, müsste man das Rezidiv des Mammakarzinoms auf alle Fälle ausschließen. Ne? Ja, natürlich. Oder ja, nach der Operation kann man auch Komplikationen bekommen. Und deswegen, ja, Lymphödem nach der Operation kann man. Es gibt tatsächlich so eine Geschichte, dass Leute, also auch viele, viele Jahre nach der eigentlichen Brust-OP, wenn die überhaupt nicht mehr daran denken, dass sie diesen Arm schonen sollen, ja, dass die tatsächlich einmal irgendwie Gartenarbeit machen oder eine schwere Tasche tragen oder ja, sich irgendwie ungewöhnlich belasten und dass das Auslöser ist für ein Lymphödem, was vorher nicht da war, ja. Ganz gemacht. Ich bin sehr begeistert, dass Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind mit dem Lymphödem, weil das tatsächlich viele so gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, gut, dann bin ich gespannt. Untersuchen Sie Ihre Patientin und erzählen Sie mir bitte, was rausgekommen ist. Und ich bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Ja? Okay, danke, ich mache es sofort. Alles klar, gut. Ja, hat noch jemand Fragen dazu oder Anmerkungen, Kommentare?